geschlafen den Hund. Die Ketten gehen und geschlagen, das neidische Albion. Nun führt uns ein Führer zum Sieg über das Meer, wird der Weiße das schimpfliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und weil ich so sehr, wir sehen nach England. Nun führt uns ein Führer zum Sieg über das Meer, wird der Weiße das schimpfliche Band. Dann freu dich, mein Mädel, und